Die südkoreanische Internetzeitung Minjok Ilbo vom 19. März forderte in einem Leitartikel die Kriegsfanatiker der USA und Südkoreas dazu auf, mit den gefährlichen Atomkriegsübungen sofort aufzuhören. Die Zeitung betonte, die Erhaltung des Friedens sei der einmütige Wunsch der koreanischen Nation. Für die Erhaltung des Friedens auf der koreanischen Halbinsel seien nicht die Stationierung von SAAT oder die Kriegsübungen, sondern der Abzug der US-Truppen und der Abschluss eines Friedensabkommens zwischen dem Norden und den USA nötig.